طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. beim letzten Mal in Geschwister waren wir bei dieser bei der Nachtreise und der Himmelsfahrt und wir haben sie angeschnitten kurz und gestern haben wir gesagt noch viel zu erzählen und ihr wisst ja, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Nacht die 5 Gebete auferlegt bekommen hat, war es auch wichtig für den Propheten alaihi wasallam, dass er jetzt lernt, wie er dieses Gebet verrichtet. Und deswegen ist danach, als er dann wieder in Mekka zurück war, ist Jibril alaihi salatu wasalam, hat Allah ihm befohlen, zur Erde zu gehen und den Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Gebete vorzubeten. Und hat er 2 Tage lang hat er die Gebete vorgebetet, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, wie er diese Gebete zu verrichten hat. Insofern gibt es darüber viel zu erzählen. Allerdings gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und zwar wieder zur Thematik zurück, dass der Prophet a.s. auf sich alleine gestellt war und dass er Leute gesucht hat, die seine Religion unterstützen. Wie heutzutage jeder Da'ia alleine oder Imam einer Moschee oder wer auch immer alleine oder auch wenn er gelehrt ist, alleine gar nichts machen kann. Es sei denn, die Leute unterstützen ihm, helfen mit. Guck mal zum Beispiel die Zeit früher von den verschiedenen Imamen, die es früher gegeben hat, Gelehrte des Fiqh, sind bekannterweise vollständig erhalten und weitergegeben und weitergeführt und ausgeweitet worden, 4 Rechtsschulen. Ja. Und das heißt aber nicht, dass es nur diese 4 Rechtsschulen gab. Nein, im Gegenteil, es gab viel mehr und Gelehrte, auch die gelehrter waren als manche dieser 4 Rechtsschulen. Aber übrig geblieben sind diese 4. Warum? Das hat nicht nur zu tun damit, oder das ist nicht so einfach erklärt zu sagen, weil sie waren die wissensreichsten. Nein, das stimmt nicht. Oder zu sagen, sie waren die gottesfürchtigsten, nein, bestimmt auch nicht. Oder sie waren die gesegnetsten, Allahu a'lam. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist, weil sie eben Schüler gehabt haben, die vielleicht gesegnet waren und die fleißig waren, mehr als andere gehabt haben. Und deswegen sind sie übrig geblieben. Deswegen gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und auch unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es lag nicht an seiner Da'wah, dass in Mekka wenig Leute den Islam angenommen haben. Weil er, wie er es gemacht hat, war sicherlich richtig. Und es lag auch nicht an seinen Freunden, die mit ihm waren, dass sie die Da'wah falsch gemacht haben. Sondern sie haben ja gesagt, was sie sagen müssen. Und sie waren beim Propheten zusammen zu Asallam und haben deswegen die Da'wah nach der Sunnah durchgezogen. Aber die Rechtleitung ist von zweierlei Art. Es gibt eine Art der Rechtleitung, ich zeige dir den Weg. Und die zweite Art der Rechtleitung ist, dass du dann von Allah subhanahu wa ta'ala dazu gebracht wirst, diese Rechtleitung anzunehmen. Ja. Ich kann dir zwar den richtigen Weg zeigen, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass dein Herz nach dem richtigen Weg schlägt. Das ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine kann. Und deswegen gehören immer 2 Paare dazu, der Empfänger und der Sender. Der Sender, wenn er gut sendet, kommt das Programm nicht an, bis der Empfänger auch richtig empfängt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jede Möglichkeit versucht zu nutzen, um Leute für den Islam zu gewinnen, um Leute zu gewinnen, die ihn alleine unterstützen zumindest, dass er geschützt ist und dass man sozusagen ihn verteidigt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er angegriffen würde oder wenn er beleidigt würde oder was auch immer, dass Leute da sind, die hinter ihm stehen und ihn verteidigen. Er hat jede Gelegenheit ausgenutzt, besonders bei der Hajj hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist er von Zelt zu Zelt gegangen. Genauso wie es heutzutage in Mina Zelten gibt, wo die Hujjaj, das heißt die Pilger, sich aufhalten. In Mina ist eine der Ortschaften um Mekka herum, wo die Pilger einmal hingehen müssen. Genauso ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam von jedem Zelt zum nächsten gegangen und hat den Leuten gesagt, ich bin der Gesandte Allahs, und ihr müsst mir folgen, dann bekommt ihr dafür das Paradies und so weiter und so fort. Eine Sache, die manche Leute, wenn das heute passieren würde, würden sie vielleicht sagen, der ist verrückt. Und genauso damals ist es passiert. Sie haben zu ihm gesagt, du bist verrückt. Und er war aber nicht ein Verrückter, sondern die Menschen, die nicht an ihn geglaubt haben, sie waren die Verrückten. Rabi'a ibn Abbad al-Dayri, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, Ra'aytu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bidhil majazi yad'u al-Nas. وخلفه رجل أحول يقول لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. ربيعة رضي الله تعالى عنه sagte, ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer bestimmten Stelle, hier heißt du Majaz, die Leute zum Islam eingeladen hat. Er hat also tatsächlich mit denen, hat sich unter das Volk gemischt und mit ihnen gesprochen über La ilaha illallah. Und da sagt er, und hinter ihm habe ich gesehen einen Mann, und der hat gesagt, der hat immer laut gesagt, hört zu, Leute, lasst euch nicht von dem da, von der Religion eurer Götter abbringen. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn diese Person da? Und man sagt, das ist sein Onkel Abu Lahab. Also hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so wie wir, wenn wir heutzutage in die Stadt gehen und Leute über den Islam informieren, haben wir öfter nicht dieses Problem. Aber unser Prophet, so hinter ihm läuft jemand her von der eigenen Familie, das ist auch noch das Problem, weil die Leute werden sagen, ja, der ist von seiner Familie, der wird es ja wohl besser wissen, der kennt ihn ja gut. Und wenn er sagt, der ist verrückt und falsch, dann wird es auch so sein. Und du musst euch vorstellen, also während der Prophet sallallahu alaihi wasallam redet, ist da jemand und warnt die Leute vor dir. Was meinst du, was du für einen Hals kriegen würdest, wenn du das machen würdest? Wenn dein Onkel, der kann dein Onkel sein, dein Vater sein, völlig egal. Dann wirst du irgendwann mal durchdrehen. Aber das ist die falsche Reaktion, weil wenn du durchdrehst, dann die Leute werden im Bild behalten, diese Person ist durchgedreht. Und das wird dann deiner Dawah noch mehr schaden. Also musste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ob er will oder nicht, musste Geduld haben und weiterhin die Menschen aufrufen. Aber es war natürlich einer der Gründe. Und stellt euch mal vor, was für Lasten dieser Mann auf sich tragen wird. Ja, dieser Mann, der die Leute abbringt von der Da'wah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dadurch hat er sicherlich Menschen auch vom Islam abgebracht. Ja. Und Allah sagt, وَلَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Sie werden sicherlich die Lasten, ihre Lasten auf sich tragen und noch Lasten hinzu. Das heißt, sowohl die Lasten, die sie selbst auf sich gelastet haben, als auch die Lasten, die Sünden von anderen Menschen, werden sie zusätzlich auf sich tragen. Das heißt nicht, dass die anderen Menschen die Lasten nicht bekommen. Nein, wenn du etwas Schlechtes machst und die Menschen zu Schlechtem aufrufst und die machen das dann, dann bekommst du die Sünde, die du gemacht hast und die Sünde von den anderen auch und sie bekommen ihre Sünde auch. Das wird doppelt sozusagen abgerechnet. Und Abu Lahab wollte es nicht anders und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar, wie wir alle wissen, eine ganze Surah im Koran abgesandt, die wir bereits schon erwähnt hatten. Und das ist alles ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Koran. Denn wir hatten am Anfang der Da'wah schon gesagt, dass Abu Lahab, über ihn hat Allah im Koran gesagt, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Und Allah subhanahu wa ta'ala, also verdorben seien die beiden Hände Abu Lahabs. Und noch einmal seien sie verdorben. Und Allah hat in dieser Ayah und in den folgenden Ayat sozusagen vorausgesagt und versprochen, dass er für immer in die Hölle gehen wird. Und das, was ihr jetzt seht, ist eine Bestätigung dessen. Eine Bestätigung, dass Allah die Wahrheit gesagt hat. Und wie übel muss ein Mensch sein, von dem du genau weißt, der geht in die Hölle. Ja. Unser einer, Alhamdulillah, hat Hoffnung und die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, wie man so schön sagt. Und die Hoffnung wird bei uns auch nicht aufhören. Bis zum letzten Atemzug werden wir Hoffnung haben. Aber dieser Mensch und seinesgleichen, sie konnten die Hoffnung aufgeben. Suwaid ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, er kam einmal nach Mekka, um entweder eine Hajj oder eine Umrah zu vollziehen. Und er hat sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesetzt und da hat der Prophet alaihi salatu wasallam ihn zum Islam und zu Allah azza wa jal eingeladen und dann sagte Suwaid zu ihm folgendes: Es könnte sein, dass das, was ich habe, dasselbe ist wie das, was du hast. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was meinst du, was hast du mit dir? Er sagte, ich habe die weisen Aussagen von Luqman. Luqman ist ein weiser Mensch gewesen, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der, nachdem ein ganzes Kapitel im Koran genannt ist, Surat Luqman. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lies mir vor von dieser Weisheit. Dann las er ihm vor und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Aussagen sind gut. Offensichtlich sind das übrig gebliebene weise Sprüche von Luqman. Aber die sind uns nicht also überliefert nach meinem Wissen. Zumindest nicht in dieser Überlieferung. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das was du gesagt hast, sind schöne Worte, aber das was ich habe, ist noch besser. Daraufhin hat er gesagt, ein Koran, den Allah azza wa jall auf mich herabgesandt hat, er ist eine Rechtleitung und ein Licht. Dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn Ayat aus dem Koran vorgelesen und hat ihn zum Islam eingeladen. Und dann hat er sich ein bisschen von ihm entfernt und hat gesagt, diese Worte, die du vorgelesen hast, sind auch gute Worte. Dann ist er weggegangen und ist nach Medina zurückgegangen zu seinen Leuten. Es war also einer, der von Medina Hajj gemacht hat oder Umrah gemacht hat, nach Mekka. Dann ist er wieder nach Mekka zurückgegangen und ist dann dort von dem Volk Al-Khazraj, das ist einer der Urvölker von Medina, ist er getötet worden. Das heißt also in anderen Worten, wir wissen nicht hundertprozentig, ob er überzeugt war von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, oder ob das oder ob er sozusagen das verpasst hat, den Islam anzunehmen. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn einer zu euch kommt und sagt, ich möchte den Islam annehmen, dann darf man auf keinen Fall, und er sagt dann zum Beispiel zu dir, weil er sich ja nicht auskennt, ja, er sagt dann zu dir, ich möchte den Islam annehmen und wenn es geht, vor den Leuten und dass die Leute das sehen und am besten Freitag nach dem Gebet und so. Das ist alles schön und gut, kein Problem. Aber, sagst du ihm, sag die Shahada jetzt sofort, sag sie jetzt sofort und dann inshallah später sagst du sie noch einmal, damit die Leute das alle mitbekommen. Wenn ihn sozusagen diese Sache zufriedenstellt, dass andere Leute das miterfahren haben, warum nicht? Ja, soll er das ruhig machen. Aber er darf nicht sagen, also du sollst ihn dazu bringen, dass er die Shahada so schnell wie möglich sagt und nicht hinausschiebt, denn dann kann euch passieren, was diesem Mann passiert ist, Wait, und dass er vielleicht getötet worden ist, ohne den Islam angenommen zu haben. Weil der Tod, der kann einen immer eilen. Der Tod kann einen nicht nur eilen, wenn man im Auto mit 200 km/h fährt, sondern der Tod kann einen auch eilen, während man gemütlich sitzt und zufrieden ist und denkt, man ist ganz gesund. Bezug auf Suwaid, Ibn Samit, sagte einer dann, oder sagten manche Leute aus Yathrib damals, aus Medina heutzutage, Inna la nara annahu qutila wa huwa Muslim. Wir denken, dass er als Muslim getötet worden ist. Warum? Weil es hängt damit zusammen, wenn du eine Person siehst, die immer über Islam spricht und La ilaha illallah sagt oder Subhanallah sagt, Alhamdulillah sagt, Allahu Akbar sagt, immer nur Worte spricht, die ein Muslim sagt, dann gehst du ja auch davon aus, dass er Muslim ist, ohne dass du ihn gehört hast, dass er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insofern, also bleibt offen, also wenn er als Muslim gestorben ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und wenn nicht, hat er wirklich etwas Großartiges verpasst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht nur die Leute zum Islam einladen, sondern er wollte auch Leute haben, die ihn beschützen, verteidigen, weil sein Onkel war ja mittlerweile verstorben und er hatte niemanden, der ihn beschützt. Und deswegen ist ja das passiert, was passiert ist. Ich habe euch schon letztes Mal oder vorletztes Mal oder davor erzählt, wie die Muslime eingeengt worden sind und bedrängt worden sind und wie man sie sozusagen boykottiert hat. Sie mussten sich in ein bestimmtes Bezirk zurückziehen, das Bezirk von Abu Talib, damit die Leute nicht sie angreifen, und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam darin beschützt und verteidigt, damit die Leute nicht ihn töten. Sie haben auch gefordert, dass er hinauskommen soll, und sie haben ihn dort eben geheim gehalten. Und damit so etwas nicht passiert, hat er, alaihissalatu wassalam, wie gesagt, Leute gesucht, die ihn beschützen und verteidigen. Und einer dieser Personen war eben ein Mann, aus Hamadan, auch eine Ortschaft oder ein Volk. Und dann hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeboten, ihn in seine Obhut zu nehmen, in seinen Schutz zu stellen. Aber später hat er dann Angst gehabt und insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dann auch in Ruhe gelassen und hat zu ihm gesagt, geh du lieber zurück zu deinen Leuten und mach dort Da'wah. Und dann, inshallah, im kommenden Jahr wirst du inshallah dann Es ist im kommenden Jahr wirst du dann inshallah deinen Islam sozusagen bei uns ausleben. Und auch hat er zu anderen Leuten gesagt, geh erstmal zurück wieder zu deinen Leuten, mach dort Da'wah. Und wenn du gemerkt hast, dass ich die Oberhand gewonnen habe, dann kannst du inshallah, wie sagt man, dann kannst du inshallah zu mir nach Medina kommen. Weil nicht jede Person ist stark im Iman. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht von jedem verlangt, dass er nach Mekka kommen soll, damit er dort unter den Muslimen lebt. Weil nicht jeder ist dazu imstande, liebe Geschwister. Wie wir zweifellos wissen. Elf Ansar sind eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen. Diese Ansar heißt was? Ansar kommt, ist der Plural von Nasr. Nasr kommt vom Wort Nasara. Nasara heißt unterstützen, helfen. Und die Ansar sind sozusagen die Helfer. Warum? Weil sie den Sahaba, den Muhajirin und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum Sieg geholfen haben. Und besonders als sie ausgewandert sind, haben sie ihnen geholfen. Und jetzt haben manche aus Medina erfahren, dass dort ein Prophet ist. Und ihr wisst ja, die Leute in Medina haben unter Juden gelebt. Und die Juden haben ja nur darauf gewartet, dass ein Prophet kommt. Deswegen wussten sie, dass es ein Prophet ist. Und sind nach Mekka gegangen, um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu treffen. Und es waren genau 11 an der Zahl. Und dieses Ereignis nennt man auf Arabisch Al-Aqabatul Ula. Das heißt, die erste Aqaba. Aqaba ist der steile Passweg, ist offensichtlich eine bestimmte Stelle dort in Mekka und um Umgebung. Und dort haben sie sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam getroffen, diese 11 Ansar, und haben den Treueschwur geleistet zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das war ungefähr 10 Jahre nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Später gab es dann auch eine zweite Aqaba, auf die wir inshallah später näher darauf eingehen werden. Auf diese Art und Weise hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine neue Basis aufgebaut in Medina. Nach und nach sind die Leute zu ihm gekommen, in einer Entfernung von ca. 400 Kilometern, zur Hajj-Zeit oder was auch immer, und wollten den Islam lernen und von ihm erfahren. Und sie kamen dann vereinzelt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder in kleinen Grüppchen, wie in diesem Fall. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam las ihnen den Koran vor, erlehrte ihnen Dinge vom Koran, dann nahmen die Leute immer den Islam an und sind nach Medina zurückgegangen und sie haben dann ihrer Familie den Islam weitergegeben. Und so hat der Islam sich in Medina nach und nach, liebe Geschwister, ausgebreitet. Ein Mann zum Beispiel, der auch auf diese Art und Weise vom Koran erfahren hat, heißt Iyas ibn Mu'adh. Er hat auch vom Koran erfahren und er ist dann auch gestorben, wie das andere Beispiel von Suwaid ibn Samit. Und er ist auch gestorben, ohne dass man genau weiß, hat er den Islam jetzt angenommen oder hat er ihn nicht angenommen. Wieder ein Beweis, dass man unbedingt gute Taten nicht hinausschieben soll. Aber hier bei ihm sagten sie, wir haben keinen Zweifel, dass er den Islam angenommen hat, weil wir haben immer gehört, wie er La ilaha illallah sagt, wie er Allahu Akbar sagt und wie er Alhamdulillah sagt, bis er gestorben ist. Und ebenso andere Leute von Khazraj. Medina, die Stadt Medina, früher die hieß Yathrib. Und diese Stadt Yathrib besteht ursprünglich aus zwei verschiedenen Stämmen. Eines Khazraj, von dem ich gerade gesprochen habe, und anderes Aus. Aus und Khazraj sind die zwei Urstämme von Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich, wie gesagt, mit diesen 11 oder 12 Leuten dort versammelt. Und dazu lesen wir einen Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu vor. Er sagt, und dieser Hadith ist ursprünglich in Sahih al-Bukhari, allerdings die Geschichte, das ist jetzt aus Sirat von Ibn Ishaq. Er sagte, also Ubadah ibn Samit radiallahu anhu sagte, ich gehörte zu denjenigen, die anwesend waren bei diesem ersten Treueschwur. auf Arabisch Al-Aqabatul Ula. Wir waren 12 an der Zahl, 12 Männer. Wir haben dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet, so wie die Frauen den Treueschwur leisten. Noch bevor uns das Kämpfen auferlegt worden war. Die Frauen, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns vorgegeben, wie sie den Treueschwur damals zu leisten hatten. Noch bevor den Männern das Kämpfen und andere Dinge auferlegt worden waren, und haben sie den gleichen Treueschwur geleistet. Und der lautete sinngemäß folgendermaßen, dass sie niemandem Allah beigesellen. Ash-Shirk ist haram. Das ist das Erste. Und das ist immer das Erste, wozu alle Menschen immer aufgerufen werden, ist der Tawhid. Dass wir nicht stehlen dürfen, dass wir kein Zina machen dürfen und dass wir unsere Kinder nicht töten dürfen und dass wir auch niemals, das ist jetzt sinngemäß übersetzt, dass wir auch niemals unseren Männern Kinder zusprechen dürfen, die nicht ihre Kinder sind. Entweder durch Adoption oder die Frau ist schwanger geworden von einem anderen Mann und nachher sagt sie, es war er. Und dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals zuwiderhandeln. Gemeint ist, soweit wir können. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr das erfüllt, bekommt ihr das Paradies. Merkt ihr diese Dinge, liebe Geschwister, sie haben eine Gemeinsamkeit. Der Schirk, das Stehlen, das Zina, dass man nicht lügen darf, indem man sagt, das ist der Sohn von meinem Mann. Und dass man Allah und seinem Gesandten nicht zuwiderhandeln darf, prinzipiell nicht. Also nachdem er sozusagen 4, 5 Sachen aufgezählt hat, einzelne Punkte, hat er gesagt, nur insgesamt niemals mir zuwiderhandeln. Was gemeinsam ist bei all diesen Dingen, es sind alles Verbote, die niemals jemandem jemals erlaubt worden waren. Aschirk, Zina, Lügen, das Stehlen und Sünden insgesamt. Das sind Dinge, die niemals irgendwann erlauben. Weil es gibt Sünden, zweifellos, die Sünden sind, nachdem Allah sie verboten hat. Und es gibt Sünden, die waren eine Zeit lang nicht verboten. Zum Beispiel der Alkohol. Der Alkohol, der ist jetzt für uns haram bis Yawm al-Qiyamah. Allerdings vorher und nachher nicht. Also vorher war der Alkohol, bevor die Ayat im Koran herabgesandt worden sind für Alkohol, Khamr, Verbot, war es nicht verboten. Und nach Yawm al-Qiyamah, für die Paradiesbewohner, das ist wieder erlaubt. Insofern gibt es Dinge, die Allah zeitweise verbietet, und um eben zu schauen, wer ihm gehorcht und wer ihm nicht gehorcht. Wer sagt, mir ist es egal, ich mache es trotzdem. Und wer sagt, nee, ich mache es nicht, weil ich möchte lieber den Wein im Jenseits trinken, es schmeckt nämlich auch viel besser. Und die anderen Dinge sind Dinge, wie ich gesagt habe, die niemals, liebe Geschwister, erlaubt gewesen waren. Und das sind eben hier, das ist einige davon, hier in diesem Hadith erwähnt. Wenn sie diese Sachen erfüllen, bekommen sie das Paradies. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr allerdings etwas von diesen Dingen begeht, dann obliegt eure Angelegenheit Allah. Azza wa Jal. Wenn er will, wird er euch bestrafen und wenn er will, wird er euch vergeben. Und das bezieht sich auf alle Sünden, die der Mensch begeht. Wenn er sie begeht, dann Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gedroht und wenn er will, macht er seine Drohung wahr und wenn er will, vergibt er dir auch. Allah subhanahu wa ta'ala kann vergeben, wenn man ihm um Verzeihung bittet, vergibt er auf jeden Fall. Wenn man Taube macht, löscht es die Sünde auf jeden Fall aus. Aber wenn man das nicht macht, dann Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Außer natürlich, liebe Geschwister, bei Ash-Shirk. Wenn man um Vergebung bittet, Allah vergibt einen. Aber wenn man stirbt und keine Vergebung gebeten hat, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einen diesen Schirk nicht. Wie andere Hadithe darauf oder Ayat aus dem Koran deutlich darauf hinweisen. Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch eine Person namens Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu zum Islam, ist zum Islam übergetreten, aber schon vorher. Und er hat dann mit diesen 12 Sahaba, er hat sie geschickt nach Medina zurück. Das heißt, er hat diese Gesandtschaft, diese Delegation aus Medina nicht einfach zurückgehen lassen ohne jemanden, sondern hat Mus'ab ibn Umair mit ihm geschickt, damit er ihnen den Koran lehrt und damit er ihnen den Islam lehrt. Und so hat sich der Islam durch Mus'ab radiallahu ta'ala anhu in Medina verbreitet. Und Allah alleine weiß, welche Belohnung ihm im Jenseits erwarten wird. Denn die Leute von Medina sind bis an den heutigen Tag Muslime. Hiernach, liebe Geschwister, hat sich ein zweiter Treuespur ereignet. Das heißt, wieder ist eine Gesandtschaft aus Medina gekommen und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen, ihm auf immer und ewig zu gehorchen. Und das ist, was man nennt als die Al-Aqaba Al-Thaniya, die zweite Aqaba, das zweite Treffen, an dem sie sich getroffen haben, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treuschwur zu leisten. Der Prophet alaihi salatu wasalam, für ihn wurde die Sache immer schwieriger. Und der Islam hat sich natürlich ausgebreitet, aber sehr, sehr langsam in Mekka. Und deswegen war die Möglichkeit, deswegen war es besser, für ihn eine zweite Basis in Medina aufzubauen. Und sie kamen dann, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und haben den Treuschwur geleistet, aber diesmal auf die neue Art und Weise, und zwar wie es die Männer heutzutage machen müssten oder würden. Und zwar berichtet uns Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang den Pilgern an ihren Plätzen verfolgte und zu ihnen hinging, um sie zum Islam einzuladen. 10 Jahre lang, immer wenn es Hajj war, an bestimmten Orten dort. In Mina, in Uqadh und anderen Orten. Jedes Mal sagt er, مَنْ يُؤْوِينِي وَيَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةِ. Jedes Mal sagt er zu ihnen, wer gewährt mir Unterschlupf und wer hilft mir, meine Botschaften Allahs zu verkünden, und der bekommt dafür das Paradies. Aber er hat niemanden gefunden, der ihm Unterschlupf gewährt hat. Und er hat niemanden gefunden, der ihm geholfen hätte, sondern er hat das Gegenteil erwartet. Oder ist ihm das Gegenteil passiert. Leute sind gekommen und haben zu ihm gesagt, Ihdar fata Quraysh, gebt euch in Acht vor diesem Mann von den Quraysh. Nicht, dass er euch beeinflusst. Nicht, dass er mit euch das macht, was er mit anderen Leuten gemacht hat. Gehirnwäsche. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lief zwischen den Zelten in Mina entlang, und sie haben sogar mit dem Finger auf ihn gezeigt und gesagt, das ist er, vorsichtig, das ist er, geht nicht zu ihm hin. Da sagte Jabir radiallahu ta'ala anhu, Jabir ist natürlich einer von den Ansar, einer von Medina. Er sagte, das ging dann so weit, bis Allah subhanahu wa ta'ala uns geschickt hat von Yathrib. Und das ist auch ein schöner Ausdruck, wie er das gewähnt hat, dass er eben nicht sagt, bis wir den Islam angenommen haben, sondern bis Allah subhanahu wa ta'ala uns sozusagen aufgeweckt hat, nachdem wir tot waren, und zu Muslimen gemacht hat. Und dann kam nach und nach jemand von uns, von Medina, zu ihm und hat an ihn geglaubt. Und dann hat er ihm den Koran vorgelesen. Und dann kehrt er zu seiner Familie zurück. Und sie nehmen den Islam an, nachdem er selbst den Islam angenommen hat. Und dann sagte er, لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبْ إِلَّا فِيهَا رَحْتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nachher sagte er, gab es kein einziges Haus mehr in Medina, in dem sich nicht eine Gruppe von Muslimen schon befand. يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامِ, die also den Islam nach außen hin schon tragen, ihn ausleben. In Medina war die Fitna nicht da. Und dann sagte er, dann haben wir uns einmal eines Tages geeinigt und uns getroffen und wir waren 70 Männer. Und wir sagten, wie lange soll es noch so weitergehen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird in die Berge von Mekka verbannt und er hat Angst und wir leben hier gut und Alhamdulillah und wir haben keine Sorgen. Wir müssen also den Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwie unterstützen. Bis wir dann eines Tages zu ihm kamen, zur Hajj-Zeit. Und dann hat er sich mit uns verabredet bei einem bestimmten Bergpfad. Die gleiche Stelle, wo auch offensichtlich der erste Treueschwur stattgefunden hat. Dann haben wir uns dann getroffen. Einer nach dem anderen kam, nicht alle 70 auf einmal, weil dann wäre es nämlich aufgefallen, sondern einer nach dem anderen ist hingegangen, bis wir alle dann bei ihm waren. Dann sagten wir, oh Gesandter Allahs, wie sollen wir dir den Treueschwur leisten? Oder was sollen wir dir schwören? Auf was sollen wir denn schwören? Und beim Treueschwur, man schwört darauf, bestimmte Dinge zu tun, beziehungsweise zu unterlassen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, tubayi'unai ala sam'i wa ta'a fin nashati wal kasal. Das heißt, ihr versprecht mir, ihr leistet mir den Treueschwur, mir zu gehorchen und mir zu hören, egal ob ihr euch gerade wohlfühlt oder ob ihr zum Beispiel gerade, euch nicht wohlfühlt. Kassal bedeutet sogar, dass man faul ist, wenn ihr gerade keine Lust habt. Egal ob ihr Lust habt oder ob ihr keine Lust habt. Ihr hört und gehorcht. وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. Und dass ihr spendet, egal ob es euch gut geht oder schlecht geht, das heißt in schlechten als auch in guten Zeiten. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Und dass ihr immer das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und dann sagt er, وأن تقولوا في الله لا يأخذكم في الله لومة لائم. Und dass ihr für Allah sprecht, zum Beispiel Da'wah macht oder was auch immer, und dass ihr nicht den Tadel eines Tadlers befürchtet. Er hat also keine Angst, nur weil jemand anderes sagt, hör auf oder was auch immer. Also wie der Prophet, er hat weitergemacht, Da'wah, auch wenn sein Onkel hinter ihm her war und gesagt hat, hört auf vor ihm. Passt auf vor ihm. Er hat trotzdem weitergemacht. Weil seine Aufgabe ist es, die Da'wah zu machen. Ob die anderen das annehmen oder nicht, ist eine andere Angelegenheit. وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي إِن قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَثْرِبِ. Und ihr sollt auch den Treueschwur leisten, dass ihr mir helfen werdet, ihr mir zum Sieg verhelfen werdet, ihr mich unterstützen werdet, wenn ich zu euch nach Yathrib komme. Yathrib, wie gesagt, ist der alte Name von Medina. Und da sagt er, وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ. Und ihr beschützt mich vor dem gleichen oder auf die gleiche Art und Weise, wie ihr euch selbst beschützen würdet und eure Ehefrauen und eure Kinder. Genauso, ihr müsst, also das ist der Hinweis darauf, dass wenn man ein gläubiger Mensch ist, Muslim ist, muss man Allah und seinen Gesandten mehr lieben als alle anderen auch. Und dazu gehört, dass du mindestens, genauso wie du deine Frau und deine Kinder und dich selbst beschützt, wenn dich jemand angreift, wenn du siehst, der Prophet hat ihn angegriffen, und für uns in unserer Zeit, der Islam wird angegriffen, dann wir verteidigen es, den Islam, auf beste Art und Weise, so wie wir es können. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie im ersten Treueschwur, dann bekommt ihr das Paradies. Dann wollten sie ihm den Treueschwur leisten, und dann hat As'ad ibn Zurara die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen. Also genommen im Sinne von, dass die anderen ihm nicht den Treueschwur leisten kann. Und er war von den 70 Männern der Kleinste, also der Jüngste. Er sagte dann, macht mal langsam, oh ihr Bewohner von Yathrib, macht mal langsam. Wir sind nicht von weit her zu ihm hierher gekommen, ohne zu wissen, dass er der Gesandte Allahs ist. Er will damit sagen, dieser Treueschwur, den ihr leistet, das ist nicht, damit ihr den Islam annehmt. Das müsst ihr euch bewusst machen, das wisst ihr schon. Sondern, das, was ihr heute macht, ich sage sinngemäß, ja, das, was ihr heute macht, bedeutet für euch, dass ihr euch trennen werdet von allen anderen Arabern. Und das bedeutet, dass die Besten von euch getötet werden. Und das bedeutet, wortwörtlich heißt es hier, dass die Schwerter euch beißen werden. Er will damit sagen, dass es nicht nur ein Handschütteln und ein Versprechen, den Islam anzunehmen. Ihr seid schon Muslime. Macht euch bewusst, was ihr durch diesen Treueschwur jetzt machen wollt. Dann sagte er, radiallahu anhu, entweder seid ihr Leute, die geduldig sind, wenn die Schwerter sie beißen, gemeint ist natürlich töten, und ihr seid geduldig, wenn die Besten unter euch, die Edelsten von euch, getötet werden, und ihr seid geduldig, dass ihr euch trennt von allen anderen Arabern jetzt, mit denen ihr immer zusammen wart und weiß nicht was, kann sein, ihr werdet nichts mehr mit ihnen zu tun haben, weil sie euch vertreiben oder weil ihr mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollt. Wenn ihr das wollt, dann nehmt seine Hand und die Belohnung wird Allah obliegen. Oder ihr habt Angst vor euch selbst, dann ist es besser für euch, dass ihr diesen Treueschwur unterlasst. Das ist eher eine Entschuldigung für euch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sagten sie zu ihm, Akhir anna yadaka ya As'ad. Mach deine Hand weg, As'ad ibn Zurara. Wir schwören bei Allah, wir werden diesen Treueschwur niemals unterlassen und wir werden uns vor ihm niemals zurückziehen. Und dann sind wir, sagte Jabir radiallahu ta'ala anhu, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer nach dem anderen aufgestanden und er hat seine Hand genommen und wir haben die Bedingungen, die er gestellt hat, akzeptiert und er gab uns dafür im Gegenzug das Paradies. Jabir radiallahu ta'ala anhu hat deswegen diesen Treueschwur als Bay'atul Harb bezeichnet. Das heißt, der Treueschwur des Krieges oder der kriegerische Treueschwur. Weil das bedeutet für ihn jetzt und seine Leute, es kann sein, dass ab diesem Zeitpunkt viel Blut vergossen wird. Was auch natürlich dann passiert ist, zweifellos. Auf diese Art und Weise, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Weg zur Hijra geebnet. Und er hat die ersten Schritte eingeleitet. Und inshallah beim nächsten Mal werden wir sehen, wie dann oder anfangen zu sprechen über die eigentliche Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina, nachdem, wie gesagt, dort schon alles vorbereitet worden ist und die Leute nur noch auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet haben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Nutzen schenkt aus der Sira und dass er uns immer wieder hier zusammen versammelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Anwesenheit belohnen und für eure Geduld, wie gesagt, an diesem schönen, heißen Wetter, an dem, liebe Geschwister, andere Menschen an anderen Orten sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, müsst ihr euch bewusst machen, er hat euch hierher gebracht. Und das ist eine Sache, für die wir Allah danken, damit Allah uns immer wieder hierher bringt. Denn das gehört auch zu den Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diesen Weg hierher gefunden haben. Und denk nicht, dass du aus eigener Kraft und eigener Energie hier irgendwie hergekommen bist, denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir nicht, dein Auto gegeben hätte, gibt so viele Menschen, die kommen nicht, wenn ihr Auto kaputt ist. Ja? Die können zur Arbeit, können sie gehen, wenn ihr Auto kaputt geht. Mit Fahrrad oder mit Bus oder mit Bahn, funktioniert alles. Aber zur Moschee funktioniert es nicht ohne Auto oder Fahrrad oder der Freund, der einen nicht abgeholt hat. Und deswegen, jeder von uns soll ehrlich zu sich selbst sein und wissen, dass Allah ist derjenige, der ihm sozusagen den Erfolg dazu verliehen hat, den Schritt hierher zu machen. Möge Allah euch belohnen. Mubarakallahu fiikum.